Kundgabe 2295. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1942. Lehrende Tätigkeit nach der Katastrophe. Zeichen und Wunder. Es ist kein leichtes Beginnen, die Mitmenschen zum Glauben zu führen, so sie diesen schon gänzlich hingegeben haben. Und doch muss der Versuch gemacht werden, auf dass allen Menschen noch einmal eindringlich vor Augen gestellt wird, welche entsetzlichen Folgen ein Erdenleben ohne Glauben an einen gerechten, weisen, allmächtigen und überaus liebevollen Schöpfer nach sich zieht. Selbst die Menschen, die bisher noch im traditionellen Glauben standen, werden diesen aufgeben angesichts der großen Naturkatastrophe und ihrer Auswirkung. Und dann ist es unbedingt nötig zu sprechen von der Liebe Gottes, die um der menschlichen Seelen willen eingreifen musste, und von der übergroßen Gefahr, so dass Sinnen und Trachten des Menschen nur der Materie gilt. Anfänglich werden die Menschen noch reden dürfen, doch dann werden sehr scharfe Bestimmungen die lehrende Tätigkeit unterbinden. Und dies wird die Zeit des Abfalls von Gott sein. Und es werden die Menschen wenig Gehör finden, so sie den alten Glauben wieder aufrichten wollen. Und daher wird Gott seine Diener mit großer Kraft ausstatten. Und es werden Zeichen und Wunder geschehen, um die gläubigen Menschen zu stärken, die Ungläubigen aber zum Glauben zurückzuführen. Und darum werdet nicht ängstlich oder kleingläubig, sondern bauet fest auf Gott. Denn Gott weiß um diese Zeit, und er hat alles vorbereitet, so dass ihr, die ihr ihm dienen wollt, an dem Verlauf des Weltgeschehens erkennet, wann die Stunde zu erwarten ist, welche die Entscheidung bringt über Leben und Tod des Einzelnen. Über Leben und Tod, das heißt Glauben oder Glaubenslosigkeit. Es ist keine lange Frist mehr, die Gott gibt, denn es ist der Tag im Anzug, der die Welt in die höchste Erregung versetzt. Und nach dieser Katastrophe wird die Menschheit aufnahmefähiger und aufnahmewilliger sein für die Wahrheit aus Gott, so sie ihr geboten wird. Und dann beginnt die Erdenaufgabe derer, die Gott dienen wollen. Dann sollen sie predigen und sich nicht zurückhalten lassen von den Stimmen der Gewalt. Denn Gott bietet ihnen Gnaden in außergewöhnlichem Maß, so dass der Mensch viel ausführen kann, so wie er nur willig ist, der leidenden Menschheit zu helfen. Und also werden die Lehrenden ihre Worte und Taten beweisen können. Denn den Worten allein glaubt die Menschheit nicht mehr, so sie nicht Beweise sieht. Auf diese Zeit bereitet euch vor, auf dass ihr nicht schwach werdet und den Herrn verratet. Ihr benötigt dazu wahrlich große Kraft. Doch so ihr euch zuvor schon verbindet mit Gott im Gebet, wird euch die Kraft zugehen, wenn ihr sie am nötigsten braucht. Denn Gott verlässt nicht, die für ihn wirken wollen. Und so wird er auch euer Vorhaben segnen und euren Willen vermehren. Und so gestärkt werdet ihr dem Kampf des geistigen Widerstand entgegensetzen können und euer Wirken wird nicht ohne Erfolg bleiben. Amen.